Kundgabe 2752. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.05.1943. Vaterworte der Liebe. Bleibet mir nur in Liebe ergeben, dann habt ihr nichts zu fürchten, was auch kommen mag. Und vergesset nicht, dass ich euer Schicksal lenke, dass alles gut ist so, wie es über euch kommt. Vergesset nicht, dass meine Liebe euch das Leben so gestaltet, wie es gut ist für eure Höherentwicklung. Glaubet an meine Liebe, dann werdet ihr auch alles verstehen lernen. Ihr werdet das Schwerste ertragen in Geduld und ihr werdet in Zuversicht meine Hilfe erwarten, so euch das Leben unerträglich erscheint. Meine Liebe und mein Wille gelten ja nur eurer Vollendung und meine Weisheit erkennt die Mittel und Wege für euch. Und darum vertrauet mir, dass ich nur auf euer geistiges Wohl bedacht bin und nichts über euch sende, was diesem nicht förderlich wäre. Werdet wie die Kinder, lasset euch führen von mir ohne Widerstreben, immer in der Hoffnung und im Glauben, dass ich euch keinen falschen Weg gehen lasse, selbst wenn der Weg steinig und mühevoll ist. Eure Seele dankt es mir dereinst, dass ich euch leiden ließ während eures Erdenlebens. Was ist das kurze Erdenleben gemessen an der Ewigkeit, wo euch Herrlichkeiten erwarten, von denen ihr euch als Menschen keinen Begriff machen könnt? Warum verzagt ihr, so ihr an mich glaubt? Ich bin die Liebe, und die Liebe lässet euch wahrlich nicht leiden, wenn ihr dieses Leid nicht benötigen würdet für eure Seele. Ich lasse euch leiden, weil ich euch liebe und euch helfen will und weil ihr anders nicht zu mir findet. Euer Weg ist dornig und mühevoll, doch der breite, gangbare Weg führt nicht zu mir, sondern ins Lager meines Gegners. Und meine Liebe kann es nimmermehr zulassen, dass ihr diesen Weg beschreitet, der unweigerlich ins Verderben führt. Vertrauet mir und gebt euch willig in meine Hände. Nehmet das Kreuz auf euch und bittet mich, dass ich es euch tragen helfe. Werdet nicht mutlos und verzagt, sondern freuet euch, dass ihr durch das Leid meiner Liebe inne werdet, die ihr in jedem Leid erkennen sollt. Seid geduldig und erwartet meine Hilfe, die euch gewiss ist, so ihr nur glaubt. Und so euch eine Schwäche befällt, so ihr wankend werdet im Glauben, dann betet. Rufet mich an, dass ich euch stärke. Sendet nur einen Gedanken zur Höhe, zu mir, und empfehlt euch meiner Gnade. Und ich werde euch wahrlich nicht ungetröstet lassen. Ich werde euch stärken, und eure Seele wird fröhlich sein, denn sie spürt meine Nähe. Und sie empfindet die Kraft, die ein inniges Gebet zu mir ihr einträgt. Solange ihr mit mir Zwiesprache halten könnt, seid ihr nicht einsam und verlassen, denn ich höre euch jederzeit, und ich bin ständig auf eure Seele bedacht, dass sie ausreife, solange ihr noch auf Erden wandelt. Und ich helfe euch, auch wenn eurem Körper die Hilfe nicht spürbar ist. Ich helfe dem, was unvergänglich ist, weil dieses Unvergängliche zu mir gehört und also auch zu mir gelangen soll. Und so sollet ihr allzeit meine Liebe erkennen und ergeben alles aus meiner Hand entgegennehmen, sei es Freude oder Leid. Eure Not auf Erden ist gering zu nennen, gemessen an der Not im Jenseits, die ich euch ersparen will, indem ich euch auf der Erde hart anfasse. Seid gläubig und vertrauet mir. Einst werdet ihr erkennen, dass nur die Liebe mich bestimmte die Erde mit so großem Leid heimzusuchen, dass ich euch durch eine harte Schule gehen ließ, um euch zu gewinnen für mein Reich, um euch zum ewigen Leben in Glückseligkeit zu verhelfen in diesem Reich. Solange euch die Erdenschwere noch drückt, erkennet ihr noch nicht restlos die Liebe eures Vaters zu euch. Doch ich rufe euch tröstend zu. Lasset nicht ab in der Liebe zu mir, auf dass meine Liebe euch erfassen und euch tausendfach entschädigen kann für alle irdischen Leiden und Nöte. Nehmet Zuflucht zu mir, auf dass ich euch das Leid tragen helfen kann, und verzaget nicht, denn euer Erdenleben währt nicht ewig. Ich beende es, so eure Stunde gekommen ist, und rufe eure Seele zu mir. Amen.